Mose berief das ganze Israel und sprach zu ihnen, höre, Israel, die Satzungen und die Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt sie und habt Acht darauf, sie zu befolgen. Jahwe, unser Gott, hat mit uns am Horeb einen Bund geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat Jahwe diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, den Lebenden, mit uns allen, die wir heute hier sind. Jahwe redete mit euch auf dem Berge von Angesicht zu Angesicht aus dem Feuer, ich selbst aber hatte damals meinen Standort zwischen Jahwe und euch, um euch Jahwes Wort mitzuteilen, weil ihr euch vor dem Feuer fürchtetet und nicht auf den Berg hinaufstiegt. Und er sprach, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Lande, wo ihr Sklaven wart, weggeführt hat. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Du sollst dir keinen Götzen verfertigen, irgendein Abbild von etwas, was droben am Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, noch sie verehren, denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Verschuldung der Väter ahndet an den Kindern, sowie an den Enkeln und Urenkeln derer, die mich hassen, aber Gnade erweist solchen, die mich lieben und meine Befehle beobachten, auf Tausende hinaus. Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht freventlich aussprechen, denn Jahwe lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen freventlich ausspricht. Beobachte den Sabbattag, dass du ihn heilig haltest, wie dir Jahwe, dein Gott, befohlen hat. 6 Tage hindurch sollst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten, aber der 7. Tag ist ein Jahwe, deinem Gotte, geweihter Sabbat, da sollst du keinerlei Geschäft verrichten, weder du selbst, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Sklave, noch deine Sklavin, noch dein Ochse, noch dein Esel, noch eines deiner Lasttiere, noch der Fremde, der sich in deinen Ortschaften aufhält, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen können, wie du. Denke daran, dass du selbst Sklave gewesen bist in Ägypten und dass dich Jahwe, dein Gott, mit starker Hand und ausgerecktem Arme von dorthin weggeführt hat. Darum hat dir Jahwe, dein Gott, befohlen, den Sabbattag zu begehen. Sei ehrerbietig gegen deinen Vater und deine Mutter, wie dir Jahwe, dein Gott, befohlen hat, damit du lange lebst und es dir wohlgehe auf dem Boden, den dir Jahwe, dein Gott, zu eigen geben wird. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht Verlangen tragen nach deines Nächsten Weibe, noch sollst du Verlangen haben nach dem Hause deines Nächsten, oder nach seinem Felde, seinem Sklaven, seiner Sklavin, seinem Ochsen oder Esel, oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Diese Worte und nichts weiter redete Jahwe mit lauter Stimme zu eurer ganzen Versammlung auf dem Berge aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit heraus, und nachdem er sie auf 2 steinerne Tafeln geschrieben hatte, übergab er sie mir. Als ihr nun die Stimme aus dem Dunkel heraus vernahmt, während der Berg in hellem Feuer stand, da tratet ihr zu mir heran, eure sämtlichen Stammhäupter und Vornehmsten, und spracht, Jahwe, unser Gott, hat uns nun seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme aus dem Feuer heraus vernommen, so haben wir uns heute überzeugt, dass Gott mit dem Menschen reden kann, ohne dass dieser sterben muss. Warum also sollen wir etwa jetzt noch sterben? Denn wir fürchten, dieses große Feuer wird uns verzehren, wenn wir noch länger die Stimme Jahwes, unseres Gottes, anhören, so müssen wir sterben. Denn wo gäbe es irgendein sterbliches Wesen, das, wie wir, den lebendigen Gott mit vernehmlicher Stimme aus dem Feuer heraus hätte reden hören und am Leben geblieben wäre? Tritt du hinzu und hör, eurer Besprechung mit mir vernahm, da sprach Jahwe zu mir, ich habe die Reden vernommen, die dieses Volk an dich gerichtet hat, sie haben recht mit dem, was sie gesagt haben. Möchte dies nur immer ihre Gesinnung bleiben, dass sie mich fürchten und alle meine Gebote halten, damit es ihnen und ihren Nachkommen immer da wohl gehe. Geh, sage ihnen, kehrt nur zu euren Zelten zurück. Du aber bleibe hier bei mir stehen, dass ich dir alle Gebote, Satzungen und Rechte mitteile, welche du sie lehren sollst, damit sie danach tun in dem Lande, das ich ihnen zu eigen geben werde. So achtet nun darauf, dass ihr befolgt, was euch Jahwe, euer Gott, befohlen hat, ohne zur Rechten oder zur Linken davon abzuweichen. Genau den Weg, den Jahwe, euer Gott, euch vorgeschrieben hat, sollt ihr gehen, damit ihr am Leben bleibt und glücklich seid und lange lebet in dem Lande, das ihr in Besitz nehmen werdet.